CD Wissen präsentiert Große Frauen und Männer der Weltgeschichte, Teil 13. Menschen, die den Verlauf der Geschichte verändert oder entscheidend geprägt haben. Feldherren, Politiker, Philosophen, Künstler, Schriftsteller, Forscher, Musiker und Erfinder werden porträtiert und vor ihrem historischen Hintergrund dargestellt. Hören Sie die Lebensgeschichten bedeutender Persönlichkeiten von der Antike bis in die Gegenwart. CD Wissen ist auch im Abo oder als Sammeledition erhältlich. Nähere Informationen finden Sie im beiliegenden Booklet und unter www.hörkiosk.de. Johann Wolfgang von Goethe, 1749 bis 1832. Eine abscheuliche Nachahmung jener schlechten englischen Stücke, wettert Friedrich der Große, als man ihm eine Aufführung des Götz von Berlichingen zumutet. Niemand kann damals, Ende des 18. Jahrhunderts, ahnen, dass genau dieses Stück auch über 200 Jahre später noch die Theatersäle füllen und der junge Dichter Johann Wolfgang Goethe zu den bedeutendsten der Weltgeschichte zählen sollte. Am 28. August 1749 wird der 18-jährigen Katharina Elisabeth Goethe nach tagelanger Quälerei mitgeteilt, der von ihr soeben geborene Stammhalter sei tot. Tatsächlich grenzt es an ein Wunder, dass der tiefblau angelaufene Säugling dann doch noch nach Luft schnappt. Diesen Lebenswillen beweist außer Johann Wolfgang nur noch seine Schwester Cornelia, die ein Jahr später zur Welt kommt. Drei weitere Kinder, die aus der Ehe Johann Caspar Goethes mit seiner 21 Jahre jüngeren Frau hervorgehen, sind entweder totgeburten oder sterben im Kleinkindalter. Caspar Goethe ist als kaiserlicher Berater und Jurist in Frankfurt am Main tätig. Der gebildete Vater gibt seine Kenntnisse in Religion und Bibelkunde, in Musik und Naturwissenschaften sowie in alten und neuen Sprachen mit Strenge und Disziplin an die Kinder weiter. Für ein standesgemäßes Auftreten der wohlhabenden Familie Goethe ist es zudem unerlässlich, Tanzen, Fechten, Zeichnen und Französisch perfekt zu beherrschen. Die Kreativität der Kinder wird durch die unterhaltsamen Geschichten, die die lebenslustige Mutter gerne erzählt, gefördert. Ebenso durch das Marionettentheater, das der kleine Johann Wolfgang und seine Schwester von der Großmutter Goethe geschenkt bekommen. Während seiner Pubertät entgleitet Johann Wolfgang dem autoritären Vater. Er nimmt an Glücksspielen teil und lässt sich heimlich einen Zweitschlüssel für die Eingangstür seines Elternhauses anfertigen. Er kommt und geht, wann er will. Als er sich zu allem Übel auch noch in eine Frau verliebt, die einem Betrügerring angehört und selbst mit dem Gesetz in Konflikt kommt, steht für den strengen Vater fest, Johann Wolfgang muss schnellstmöglichst mit seinem Jurastudium beginnen, um zurück in geordnete Bahnen zu finden. Also reist der Filius im Oktober 1765 nach Leipzig, um dort zu studieren. Johann Wolfgang schreibt sich zwar in Jura ein, besucht diese Vorlesungen aber kaum, sondern bevorzugt Poetik, naturwissenschaftliche Fächer und Medizin. Außerdem nimmt er Zeichenunterricht. Leidenschaftlich verliebt er sich in dieser Zeit in Käthchen Schönkopf, die ihn zu zahlreichen Gedichten inspiriert. Als er an seinem 19. Geburtstag von Koliken und Blutstürzen gepeinigt nach Frankfurt zurückkehrt, ist sein Vater entsetzt. 3 Jahre lang hat er die Hälfte seines Einkommens in einen Tunichtgut investiert, der es wagt, ohne Abschluss nach Hause zu kommen. Die Stimmung bei den Goethes sinkt auf den Nullpunkt. Nach einigen Monaten in der Heimat macht sich Johann Wolfgang im April 1770 auf den Weg nach Straßburg. Obwohl ihn weiterhin alles andere mehr interessiert als Jura, schließt er ein Jahr später sein Studium doch noch ab. Er promoviert zum Lizenziaten der Rechte. Während seines Straßburg-Aufenthaltes befindet sich der rebellische junge Mann wohl in einer Art Selbstfindungsphase. Er hat es satt, sich der vorherrschenden Etikette zu unterwerfen und weigert sich strikt, mit geflochtenem und gepudertem Haar in Kniebundhosen über Rock- und Schnallenschuhen herumzustolzieren. Johann Wolfgang fühlt sich zu allem hingezogen, was der Natur entspricht, und findet alles Aufgesetzte abstoßend. Er trägt sein Haar offen und kleidet sich leger in Lederhosen und Stiefel, was zu dieser Zeit höchstens als Reisegarderobe Akzeptanz findet. Sein Lebensstil ist Sturm und Drang und entspricht voll und ganz dem Grundgedanken der vorherrschenden literarischen Epoche. Am liebsten möchte Johann Wolfgang seinen Lebensunterhalt als Dichter bestreiten. Doch als seine erste Fassung des Götz von Berlichingen beim Publikum durchfällt, erkennt der junge Freigeist, dass er als freischaffender Künstler nicht leben kann. Widerwillig kehrt er nach Frankfurt zurück und arbeitet mehr schlecht als recht in der Anwaltskanzlei, die sein Vater für ihn einrichtet. Caspar Goethe hält nichts von Poesie und den Flausen, die der Filius nach wie vor im Kopf zu haben scheint. Um Johann Wolfgang endgültig von seinen Spinnereien zu heilen, schickt er ihn 1772 erneut fort. Diesmal soll er eine Stelle als Rechtspraktikant am Reichskammergericht in Wetzlar antreten. Weder Vater noch Sohn ahnen zu diesem Zeitpunkt, welche Auswirkungen dieser Aufenthalt auf die dichterische Entwicklung Johann Wolfgangs und somit auf die ganze Generation der Stürmer und Dränger haben wird. Hitzköpfig verliebt sich der junge Goethe in die bereits anderweitig verlobte Charlotte Buff. Diese unerfüllte Liebe und der Selbstmord eines Bekannten bilden die Grundlage für sein 1774 erscheinendes Werk »Die Leiden des jungen Werther«. Der Briefroman verbreitet sich wie ein Lauffeuer. »Den Werther leben«, lautet die Devise unter den jungen Erwachsenen. Da Goethe seinen Kleidungsstil auf die Figur des Werther übertragen hat, fungiert er als Trendsetter für eine ganze Generation. Jeder, der etwas auf sich hält, kleidet sich nach der sogenannten Werther-Mode. Die weitaus dramatischere Konsequenz seines Werkes ist ein explosionsartiger Anstieg der Selbstmordrate junger Männer, die ihrem Idol in den Freitod folgen. Goethe ist darüber entsetzt und lässt in der zweiten Auflage zu Beginn des Romans ein Gedicht abdrucken, in dem Werther sagt, sei ein Mann und folge mir nicht nach. 1774 lernt Goethe auch den jungen, lebenslustigen Fürsten Karl August kennen, der den Dichter vom ersten Augenblick an sympathisch findet. Als Karl August mit seinem 18. Geburtstag Regent des Herzogtums Sachsen-Weimar-Eisenach wird, reist er zu Johann Wolfgang und lädt ihn nach Weimar ein. Im Juli 1775 folgt Goethe dieser Einladung und ist von nun an der Vertraute des Herzogs. Johann Wolfgang macht die Ausschweifungen des jungen Regenten so lange mit, bis er die Not des Volkes erkennt und Karl August auf sein verschwenderisches Leben aufmerksam macht. Statt verwarnt zu werden, wird Goethe für diese Dreistigkeit sogar belohnt. Karl August ernennt ihn zum Staatsdiener in der obersten Verwaltung. Die ersten 10 Jahre in Weimar wird Goethe von seiner Liebe zu Charlotte von Stein, der Frau des Oberstallmeisters am Weimarer Hof, getragen. Die 7 Jahre ältere Dame ersetzt ihm die Seelenverwandtschaft, die er zuvor nur von seiner 1777 verstorbenen Schwester Cornelia kannte. In unzähligen Briefen redet er Frau von Stein mit »lieber Engel«, »einzige unter den Weibern« oder mit »besänftigerin« an. Letztere Bezeichnung entspricht dem Verhältnis der Liebenden wohl am ehesten, da die korrekte und disziplinierte Hofdame genau weiß, mit welchen Mitteln sie den leidenschaftlichen jungen Mann in ihre platonische Beziehung fesseln kann. Ist er mal wieder zu ungestüm und kennt seine Grenzen nicht, ignoriert sie ihn einfach so lange, bis er zu Kreuze kriecht. Sie lehrt ihn viel über Etikette bei Hofe und wird mit Zufriedenheit beobachtet haben, wie der ihr Verfallene Karriere macht. 1779 wird er von Karl August zum Geheimrat ernannt und der Kaiser erhebt Goethe 3 Jahre später sogar in den erblichen Adelsstand. Johann Wolfgang heißt nun von Goethe. Doch nicht nur politisch und gesellschaftlich ist Goethe erfolgreich. Neben zahlreichen Gedichten entstehen die Bühnenstücke Clavigo, Stella und die Urfassung des Egmont. Bei der Aufführung der Prosafassung der Iphigenie 1779 in Weimar gibt er sogar selbst den Orest. Außerdem flammt auch sein Interesse für Naturwissenschaften wieder auf. Goethe nimmt an Forschungen und anatomischen Studien in Jena teil und entdeckt dabei den Zwischenkieferknochen. Und trotzdem ist Goethe unzufrieden. Einige Projekte am Weimarer Hof entwickeln sich schlechter als erwartet. Zudem leidet er zunehmend unter der Beziehung zu Charlotte von Stein. Er ist frustriert. Alles scheint ihm über den Kopf zu wachsen. 1786 verlässt er Weimar fluchtartig, um inkognito nach Italien zu reisen. Endlich hat er wieder Zeit für sich, für Kunst und für die Natur, die er so sehr liebt. Er reist ohne jeglichen Komfort und will so nah wie möglich am Geschehen sein, um endlich wieder zu spüren, wie es ist, zu leben. Er teilt sein Bett mit einer rassigen Italienerin und holt mit ihr die Sinnlichkeiten nach, die ihm Charlotte verwehrt hat. Ich darf wohl sagen, ich habe mich in dieser anderthalbjährigen Einsamkeit selbst wiedergefunden. Aber als was? Als Künstler, sagt er über das Ergebnis seiner Reise. Die Zeit der Abwesenheit hat an der Zuneigung seines Gönners Karl August nichts verändert. Als Geheimrat und persönlicher Berater des Herzogs kehrt Goethe im Juni 1788 nach Weimar zurück. Mit den unangenehmen Verwaltungsaufgaben muss er sich jetzt nicht mehr beschäftigen. Goethe kümmert sich nur noch um Kunst und Wissenschaft. Er übernimmt unter anderem die Direktion des Theaters, leitet die Zeichenschule und hat Aufsicht über die Universität in Jena. Einen Monat nach seiner Rückkehr kommt eine Bittstellerin zu ihm, Christiane Vulpius. Sie ist knapp über 20, er mittlerweile fast 40. Was als lockere Affäre beginnt, führt zu einer 18 Jahre dauernden Beziehung, aus der 5 Kinder hervorgehen, von denen aber nur Julius Walter August, der 1789 geboren wird, überlebt. Eine uneheliche Schwangerschaft ist im damaligen Weimar ein Verbrechen. Christiane hat Angst, ihr droht eine Geldstrafe und die öffentliche Kirchenbuße, bei der sie unter Eid den Vater des Kindes bekannt geben muss. Diesen erwarten dann Bußgeld und Gefängnis. Goethe hat aufgrund seiner hohen Stellung keine Angst vor diesen Folgen. Er verstößt gegen sämtliche Regeln der Gesellschaft und nimmt Christiane in sein Haus auf, wo er bis zur Hochzeit im Oktober 1806 in wilder Ehe mit ihr lebt. Die Haute-Volée lehnt Christiane ab. Nur Goethes Mutter lässt in ihren Briefen den Bettschatz ihres Sohnes herzlich küssen. In Frankreich ist in jenen Tagen die Revolution in vollem Gange. Adelshäuser fürchten um ihre Macht. 1792 kommt es schließlich zum Krieg zwischen der Europäischen Koalition und den revolutionären Franzosen. Auch Karl August, der Preußen unterstützt, zieht ins Feld und sein persönlicher Berater mit ihm. Ein böser Traum, der mich zwischen Kot und Not, Mangel und Sorge, Gefahr und Qual, zwischen Trümmern, Leichen, Äsern und Scheißhaufen gefangen hielt, schildert Goethe seine Empfindungen während der Schlacht. Und an Christiane schreibt er in seiner Not: »Mein Liebstes, meine liebe Kleine, mein Kind, ach, Liebchen, es ist nichts besser, als beisammen zu sein. Behalte mich, ja, lieb.« Der Feldzug scheitert. Die Revolutionäre siegen. Im Dezember 1792 kehrt Goethe zu seiner Familie zurück. »1794 beginnt die Annäherung zwischen Goethe und Schiller, aus der sich vorsichtig im Laufe der Jahre eine innige Freundschaft entwickelt. Die beiden unterschiedlichen Temperamente besprechen sich über Weltprobleme und diskutieren ihre Werke, sowie kunsttheoretische und philosophische Fragen. Zusammen tauchen sie in die Schaffensphase der Balladen ein. Werke wie »Der Zauberlehrling« von Goethe oder »Der Handschuh« von Schiller entstehen. Der einzige Haken an der tiefen Verbundenheit der beiden Männer ist Schillers Abneigung gegen Christiane. Trotzdem verbringen die beiden Männer den Jahrhundertwechsel gemeinsam und in Harmonie. Ich war im Stillen herzlich erfreut, gestern Abend mit Ihnen das Jahr und auch das Jahrhundert zu schließen. Lassen Sie den Anfang wie das Ende sein und das Künftige wie das Vergangene, schreibt Goethe am 1. Januar 1800 an seinen Dichterfreund. Das neue Jahrhundert beginnt für Goethe nicht gut. Der Dichter schwebt in Lebensgefahr. Eine Gesichtsrose hat sich auf Rachen und Kehlkopf ausgebreitet. Er hat entsetzliche Hustenkrämpfe, Erstickungsanfälle und ist zeitweise bewusstlos. Kaum hat er sich erholt, trifft ihn ein neuer Schlag. Im Mai 1802 stirbt Friedrich Schiller. Die Nachricht von seinem Tod hat man ihm zunächst verschwiegen. Goethes Schmerz ist unerträglich. In seinem Haus herrscht tagelang Totenstille. Er fällt in eine tiefe Schaffenskrise. Erst 1808 wendet sich das Blatt wieder. Auf dem Erfurter Fürstenkongress wird Goethe die Ehre einer Privataudienz bei Kaiser Napoleon Bonaparte zuteil, der ihm den Orden der Ehrenlegion verleiht. Im selben Jahr veröffentlicht er das Werk, das am ehesten mit seinem Namen verbunden wird: Faust, der Tragödie erster Teil. Die Arbeit daran hat ihn Jahrzehnte begleitet. Und neben dem Künstlerischen kehrt der naturwissenschaftliche Ehrgeiz in Goethes Leben zurück. Mit seinen Studien zur Farbenlehre will er etwas ganz Neues schaffen und aller Welt zeigen, dass er nicht nur Dichter ist. Aber die Wissenschaftler seiner Zeit belächeln sein Werk herablassend. In seiner politischen Karriere schreitet Goethe voran. 1815 wird er erster Minister im Großherzogtum Sachsen-Weimar. Aber schon im Jahr darauf trifft ihn ein erneuter Schicksalsschlag. Seine Frau Christiane stirbt. Als junger Dichter trieben Goethe die Raubkopien seiner Werke fast in den Ruin. Dies will er 1825 ein für allemal unterbinden. Goethe lässt sein Gesamtwerk, das zu diesem Zeitpunkt unzählige Gedichte, Erzählungen und Bühnenstücke umfasst, urheberrechtlich schützen. Er gilt somit als einer der ersten, die sich für den Schutz des geistigen Eigentums eingesetzt haben, der noch heute die Grundlage jeder künstlerischen Arbeit bildet. Neben diversen Auszeichnungen wird Goethe 1827 zu seinem Geburtstag das Großkreuz des Verdienstordens der Bayerischen Krone von König Ludwig I. verliehen, der zu diesem Zwecke persönlich nach Weimar reist. Im Jahr darauf muss der Hochgeehrte den Tod seines langjährigen Freundes Karl August, Großherzog von Weimar, beklagen. Kaum hat er die Trauer überwunden, stirbt 1830 sein Sohn. Drei Enkelkinder und eine fürsorgliche Schwiegertochter bleiben ihm. In ihren Armen stirbt Johann Wolfgang von Goethe im Alter von 83 Jahren. Am 22. März 1832 erliegt er einer schweren Lungenentzündung. Neben seinen dichterischen und naturwissenschaftlichen Werken hat Goethe in Dichtung und Wahrheit Rechenschaft über sein Leben und seine Arbeit abgelegt. Und über seinen Sekretär Johann Peter Eckermann sind der Nachwelt viele seiner persönlichen Gedanken bis heute erhalten geblieben. Marie Antoinette, 1755 bis 1793. Es ist der 16. Oktober 1793. Die Innenstadt von Paris wimmelt von Menschen. Die Menge drängt zum Platz der Revolution, der wenig später in Place de la Concorde umbenannt wird. Bauern, Arbeiter, Bürger, Soldaten und Künstler, Männer, Frauen und Kinder sind zu Tausenden gekommen. Sie alle wollen ein Schauspiel erleben, wie es Europa noch nicht gesehen hat. Durch die Menschenmenge schiebt sich mühsam ein Karren. Das Fuhrwerk bringt eine Frau zu einem Gestell mitten auf dem Platz. es ist eine Guillotine, eine Hinrichtungsmaschine, die der Verurteilten um Punkt 12 Uhr mittags den Kopf abschlagen soll. Öffentliche Hinrichtungen sind in Paris in den Jahren der Französischen Revolution eigentlich nichts Besonderes, doch diesmal ist die Hinrichtung eine Sensation, denn vor den Henker tritt ein gekröntes Haupt, die frühere Königin von Frankreich, Marie Antoinette, eine der schönsten Frauen Europas. Dieses grausame Ende ist nicht zu erahnen, als die spätere Königin am 2. November 1755 in Wien geboren wird. Das Mädchen ist das 15. Kind des Kaiserpaares von Österreich. Die Eltern, Maria Theresia und Franz I. von Habsburg-Lothringen, geben ihrer Tochter den Namen Maria Antonia Josefa Johanna. Die Geburt ist schwer. Die Ärzte fürchten um das Leben der Mutter. Die Höflinge munkeln, das sei ein schlechtes Vorzeichen. Doch bald erholt sich Maria Theresia wieder und auch das Kind ist kerngesund. Die kleine Maria Antonia entwickelt sich zu einem hübschen und lebhaften Mädchen, das ihre Eltern und die Erzieher am Hof in Schloss Schönbrunn verzaubert. In der großen Familie mit ihren vielen Geschwistern hat das Kind deswegen eine Art Sonderstellung. Und selbst die ansonsten strengen Eltern lassen der Kleinen vieles durchgehen. So spielt Maria Antonia lieber Verstecken im Schlosspark als zu lernen. Doch allmählich treibt es die kleine Erzherzogin zu bunt. Neue Hauslehrer werden eingestellt und die Erziehung wird strenger. Schließlich hat das Kaiserpaar große Pläne für seine Kinder. Sie alle sollen in andere europäische Herrscherhäuser einheiraten, um die außenpolitischen Bande Österreichs zu stärken. Hochzeiten von Adeligen sind zu dieser Zeit nicht das Ergebnis von Romantik, sondern von Politik. In der Regel haben die Kinder nur wenig zu sagen, wenn es darum geht, einen geeigneten Partner zu finden. Im Vordergrund steht, den Einfluss und die Macht der Familie zu mehren. Das gilt selbst für eine der mächtigsten Familien Europas, das Haus Habsburg, das über das Kaiserreich Österreich herrscht. Die katholischen Habsburger suchen vor allem den engeren Kontakt zu anderen katholischen Herrscherfamilien, wie etwa den Bourbonen, die in Frankreich, Spanien und Neapel regieren. Das Ziel, Bündnisse gegen überwiegend protestantische Gegner wie Friedrich den Großen von Preußen oder England zu schließen. Für die Erzherzoginnen bedeutet das, sie müssen einen anspruchsvollen Stundenplan abarbeiten, den ihre Mutter Maria Theresia entworfen hat, um aus den Töchtern gute und begehrte Bräute zu machen. Der Lernstoff ist eine Mischung aus Wissen und Schöngeistigem. Es gibt Lehrer für Staatskunde, Geschichte, Mathematik und Fremdsprachen, vor allem Latein und Französisch, das im 18. Jahrhundert die wichtigste Sprache an den Höfen ist. Dazu kommt Unterricht in Handarbeit, Malen, Tanz und Musik und in der Kunst gepflegte und leichte Konversation zu führen. Schon bald zeichnet sich ab, wer als Kandidat für eine Ehe mit Maria Antonia in Frage kommt. Louis Auguste, der Thronfolger von Frankreich. Der Verbindung gehen langwierige und komplexe Verhandlungen voraus. Schließlich bittet der amtierende König Ludwig XV. Von Frankreich im Namen seines Enkels und Thronfolgers um die Hand der jungen Österreicherin, die inzwischen zu einem bildhübschen Backfisch herangewachsen ist. Dem ist jedoch bang vor der neuen Situation. Unter Tränen verabschiedet sich die 14-jährige Maria Antonia von ihren Eltern. Ihre Mutter, Maria Theresia, versucht, die junge Braut zu trösten und gibt ihr Ratschläge mit auf den Weg nach Frankreich. Seien Sie gut zu dem französischen Volk, damit man sagen kann, ich hätte ihm einen Engel geschickt. Am Morgen des 21. April 1770 macht sich der Brautzug in Wien auf den langen Weg nach Frankreich. Es ist eine prunkvolle, kilometerlange Karawane, die sich der Donau folgend nach Westen schlängelt und von den Menschen entlang des Weges bestaunt und bejubelt wird. Am 7. Mai verlässt der Zug das Territorium von Österreich und hält am Rhein an. Dort, auf einer Insel im Fluss, sozusagen auf neutralem Boden, muss sich das Mädchen von seinen österreichischen Begleitern, von Freunden und Verwandten trennen. Alles, was an die Heimat und die Herkunft der Braut erinnert, muss sie zurücklassen. Sogar ihre Kleider. Jetzt beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Sie erhält neue Gewänder, diesmal aus Frankreich. Damit ist die Braut symbolisch übergeben. Von nun an gehört ihre Treue Frankreich. 2 Wochen später findet die Hochzeit mit dem Thronfolger am glanzvollen Hof von Versailles statt. Schon bald gibt es erste Probleme. Marie-Antoinette, wie die künftige Königin jetzt heißt, hat in Wien die meisten Französischstunden geschwänzt. In den Augen der Höflinge von Versailles gilt die junge Frau deshalb als abweisend, oberflächlich und etwas dümmlich, auch wenn alle Beobachter ihre Schönheit rühmen. Zu Hause in Schönbrunn vergöttert, muss sie sich nun an einem Hof zurechtfinden, der als Mittelpunkt Europas gilt. Dort gibt es ständig Intrigen. Diplomaten und Höflinge versuchen, die unerfahrene Frau für ihre Zwecke einzuspannen. Marie-Antoinette ist ein leichtes Opfer, denn sie ist mit den Gepflogenheiten der internationalen Politik nicht vertraut. Kritiker werfen ihr vor, sie sei undiplomatisch, wähle die falschen Berater aus und falle immer wieder auf Intriganten herein. Auch die Ehe steht zunächst unter keinem guten Stern. Nach der Hochzeitsnacht vermerkt der Bräutigam lakonisch in seinem Tagebuch: Nichts. Vier Jahre später scheint sich aber einiges zum Guten zu wenden. Im Jahr 1774 besteigt ihr Ehemann Louis Auguste als Ludwig der 16. den Thron. Marie-Antoinette ist Königin von Frankreich. Das Volk feiert das Ereignis. Und zumindest für kurze Zeit genießt Marie-Antoinette auch die Zuneigung der Franzosen. Doch dem Königspaar ist bewusst, welche schwere Verantwortung nun auf ihm lastet. Frankreich steckt in einer innenpolitischen Krise und ist hoch verschuldet. Es hat den Großteil seiner Kolonien in Nordamerika an den Erzfeind England verloren, die französische Marine ist der englischen Flotte hoffnungslos unterlegen, der Handel leidet. Gleichzeitig ist der einst größten Militärmacht Europas mit dem aufstrebenden Preußen ein Rivale entstanden. Die junge Königin schreibt an ihre Mutter nach Wien: Was soll aus uns werden? Mein Ehemann und ich ängstigen uns, so jung schon Könige sein zu müssen. Mutter der Seelen, steh deinen unglücklichen Kindern in dieser schweren Stunde bei. Für Jubel sorgt das erste Kind des Königspaares, das im Jahr 1781 geboren wird. Am Hof von Versailles hofft man, dass die Eheleute endlich zueinander gefunden haben, doch diese Hoffnung währt nur kurz. Schon bald langweilt sich die Königin mit ihrem Mann. Mit schwierigen Themen wie der Sanierung des Staatshaushaltes kann Marie-Antoinette wenig anfangen. Ihr Metier ist das Geplauder und das Repräsentieren. Gutgläubig hört sie auf vermeintlich wohlmeinende Berater und verschafft ihren Günstlingen wichtige Posten bei Hofe, auf denen sie entweder versagen oder sich schamlos bereichern. Im Volk steigert sich die Kritik an der Königin allmählich zum Hass auf die gesamte Monarchie. Immer wieder kursieren Flugblätter, in denen Marie-Antoinette als Ausbund an Verschwendung und Laster beschimpft wird. Grund genug für diese Schmähungen liefert sie. Die Königin hat im Laufe ihrer Jahre in Versailles einen Freundeskreis und ein Netzwerk von Günstlingen aufgebaut. Da sie die Staatsgeschäfte und das traditionelle französische Hofzeremoniell langweilen, plant sie ständig neue Bälle, Feuerwerke und verschwenderische Jagdausflüge. Ihr Mann, der König, legt ihr kaum Steine in den Weg. Zeitgenossen beschreiben ihn als eher einfältigen jungen Mann, der von seiner Aufgabe völlig überfordert ist und seine schöne Frau zutiefst verehrt. Wie schon ihre Eltern kann auch der Ehemann dem Charme Marie-Antoinettes nichts entgegensetzen. Die junge Frau nutzt diese Freiheiten schamlos aus. Immer wieder wird sie in Begleitung gut aussehender junger Adeliger gesehen. Wie viele davon tatsächlich ihre Liebhaber sind, ist umstritten. Doch die Stimmung gegen die Königin sorgt dafür, dass viele Zeitgenossen das Schlimmste annehmen. Dazu kommt, dass sie nach wie vor enge Kontakte zum österreichischen Botschafter unterhält. Kritiker legen diese Kontakte fast schon als Verrat aus und hetzen gegen das österreichische Herrscherhaus. Bei ihrer Mutter kann sich Marie-Antoinette keinen Trost oder Rat mehr holen, denn Maria Theresia ist 1780 gestorben. In der Öffentlichkeit nehmen die Sticheleien und Verleumdungen kein Ende. Für besondere Empörung im Volk sorgt ein Ausspruch, den die Königin allerdings so nie wirklich getan hat. In Flugblättern wird sie mit den Worten zitiert: »Wenn die Armen kein Geld für Brot haben, dann sollen sie eben Kuchen essen.« Der Gipfel der Intrigen und Kampagnen gegen die ungeliebte Königin ist im Jahr 1785 die Affäre um ein Halsband. Gefertigt aus Gold und mehr als 1000 Diamanten, Smaragden und Rubinen. Als wertvollstes Schmuckstück seiner Zeit gilt es als absoluter Höhepunkt menschlicher Juwelierskunst und ist das Ziel der Gier einiger Höflinge. Eine Hofdame kommt gar auf die Idee, den Namen der Königin dafür einzusetzen, in den Besitz des Halsbandes zu kommen. Sie wendet sich an einen reichen Kardinal, der sich bei Hofe in ein günstiges Licht setzen will, und erzählt ihm, Marie Antoinette würde das Schmuckstück gerne kaufen, habe aber nicht das nötige Geld. Der Kardinal bietet an, das Kapital vorzustrecken, um sich so die Gunst der Monarchin zu sichern. Die Täuschung ist perfekt. Als der Kaufvertrag für das Halsband unterschrieben wird, ist eine tief verschleierte Frau anwesend, angeblich die Königin. Doch als das Geschmeide nach Versailles gebracht wird, wandert es nicht in die königliche Schatzkammer, sondern in die Hände einer intriganten Gräfin, die sich sofort absetzt. Sie will die Diamanten einzeln verkaufen und von dem so erlösten Vermögen im Ausland leben. In letzter Minute fliegt der Betrug auf. Als die Gräfin verhaftet wird, lügt sie und wirft der Königin vor, an dem schmutzigen Geschäft beteiligt gewesen zu sein. Sie kann sogar ein entsprechendes Schreiben vorlegen, das allerdings gefälscht ist. Zwar ist Marie Antoinette in der Affäre um das wertvolle Halsband ahnungslos und unschuldig. Doch im Volk interessiert das niemanden. Flugblätter und Spottlieder heizen die Stimmung weiter auf. Im Palast nimmt allerdings kaum jemand diese brodelnde Atmosphäre zur Kenntnis. Die Königin lässt weiter rauschende Feste veranstalten, als sei Versailles kein Teil von Frankreich. Dabei kann sich der Hof diese ständigen verschwenderischen Bälle gar nicht leisten, denn die Staatskasse ist leer. Doch diese Tatsache wird von Marie Antoinette ignoriert. Sie hat sich, gemeinsam mit dem Hofadel, völlig vom Volk entfremdet. Im Jahr 1789 ist das Maß voll. Ein Großteil der Bevölkerung hat die ständigen Steuererhöhungen und Hungersnöte satt, als sich Vertreter des Bürgertums zum ersten Mal in der Geschichte Frankreichs politische Macht sichern wollen und sich zur Nationalversammlung erklären, kocht die Stimmung über wie in einem Dampfkessel. Die Französische Revolution beginnt. Ein Ereignis, das ganz Europa erschüttern wird. Empörte Bürger stürmen in Paris die Bastille, ein berüchtigtes Gefängnis, und marschieren zum Königspalast. Ludwig XVI. Ist von der Situation völlig überrascht und lässt sich auf Verhandlungen ein. Doch bald erkennt er, dass er außer seinem Titel faktisch über keine Macht mehr verfügt. In einer Nacht- und Nebelaktion flieht die königliche Familie, begleitet von einigen treuen Adeligen, wird aber bald eingeholt und unter Bewachung nach Paris zurückgebracht. Als die Wagenkolonne durch die Stadt rollt, muss sich Marie Antoinette die Hass- und Spottgesänge der Bürger anhören. Diese Konfrontation scheint sie aber zu motivieren. In den kommenden Monaten verhandelt sie verbissen mit Revolutionsführern wie Robespierre und Danton über die Zukunft ihrer Familie und des Landes. Der König hat resigniert und sich völlig zurückgezogen, seit er ein Dekret zu seinem Rücktritt unterschrieben hat. Gleichzeitig versucht sich Marie Antoinette erstmals in echter Außenpolitik. In geheimen Depeschen drängt sie die gekrönten Häupter Europas, der französischen Königsfamilie zu Hilfe zu kommen. Sie will eine Allianz schmieden gegen die Revolutionäre. Den Bürgern ist bewusst, solange der König, die Königin und der Thronfolger leben, solange droht eine Invasion. Deswegen machen die neuen Machthaber in Paris den Monarchen den Prozess. Im Januar 1793 wird der König hingerichtet. Kurz darauf wird Marie Antoinette von ihren Kindern und Verwandten getrennt und ebenfalls zum Tod verurteilt und am 16. Oktober wie als Jahrmarktsattraktion geköpft. Noch nicht einmal ihre Titel erkennen die Henker an. Als Witwe Capet wird sie in den Gerichtsakten geführt. Sie, die Tochter einer Kaiserin und die Frau eines Königs. In die Geschichte geht Marie Antoinette als die Frau ein, die einer der Auslöser für die französische Revolution ist. Zwar verhält sie sich nicht anders als viele vergnügungssüchtige Regenten ihrer Epoche, doch dank einer Serie von Intrigen und Schmähkampagnen sowie ihrer fehlenden Diplomatie ist sie das ideale Ziel für den Hass und die Wut des Bürgertums. Das Volk sieht in ihr all das vereint, was es am Adel und an der Monarchie verabscheut. Und so wird in den Augen der Zeitgenossen eine der schönsten Frauen Europas zu einer Dämonin, deren Tod wie ein Volksfest gefeiert wird. Wolfgang Amadeus Mozart, 1756 bis 1791. Was sich heute am kaiserlichen Hof in Wien abspielt, ist unglaublich. Ein kleiner sechsjähriger Junge und seine gerade zehnjährige Schwester geben ein Konzert, wie es Kaiserin Maria Theresia von Österreich und ihr Gatte Franz I. Stephan noch nicht gehört haben. Mit einer Leichtigkeit fliegen die Finger der Kinder über die Tasten und kein Stück scheint ihnen auch nur die geringste Mühe zu bereiten. Als der Beifall der Zuhörer ertönt, springt der Bub begeistert auf, läuft zur Kaiserin, hüpft auf ihren Schoß und gibt ihr einen feuchten Kuss. Der Junge, der sich so gar nicht um das Hofzeremoniell schert, ist Wolfgang Amadeus Mozart. Geboren wird der kleine Musikus am 27. Januar 1756 in Salzburg. Er ist das siebte Kind des Hofmusikers Leopold Mozart und dessen Frau Maria Anna. Wie damals üblich wird der Junge bereits einen Tag nach der Geburt getauft. Er erhält die Namen Johannes, Chrysostomus, Wolfgang Gottlieb. Aus Gottlieb macht Mozart später selbst das lateinische Synonym Amadeus. Und so wird er auch in die Weltgeschichte eingehen, als Wolfgang Amadeus Mozart. Außer der 1751 geborenen Tochter Nannerl und dem Wolfgangerl, wie die Eltern die beiden liebevoll nennen, hat keines der Mozart-Kinder die ersten Jahre überlebt. Und so gelten die ganze Liebe und Fürsorge der Mutter und der pedantische Ehrgeiz des Vaters, Wolfgang und seiner Schwester. Der Junge ist noch keine 4 Jahre alt, als Leopold Mozart mit dem täglichen Unterrichten beginnt. Neben Lesen, Schreiben und Rechnen steht auch Klavierspielen auf dem Programm. Und der Erfolg ist groß. Wolfgangs musikalische Begabung ist unbeschreiblich. In das Notenbuch, das der Vater für seine ebenfalls hochbegabte Tochter Nannerl angelegt hatte, schreibt er stolz: »Diese vorhergehenden 8 Minuette hat der Wolfgangerl in seinem 4. Jahr gelernet.« Und einige Zeit später, dieses Menuett hat der Wolfgangerl am 26. Januari einen Tag vor seinem 5. Jahr um 21:30 Uhr nachts in einer halben Stunde gelernet. Für den Vater steht fest, diese Kinder darf er der Welt nicht länger vorenthalten. Im Januar 1762 bricht Leopold Mozart zusammen mit seinen beiden Kindern nach München auf. Das Reisen ist zu Zeiten Mozarts eine beschwerliche Angelegenheit. Die Straßen sind oft uneben oder kaum befestigt und die Kutschen sind schlecht ausgestattet. Die Sitzgelegenheiten sind meist einfache Holzkisten ohne Polster. Die Türen sind undicht, es zieht. Und wenn es ganz schlimm kommt, regnet es auch rein. Für die Kinder ist es die reinste Tortur. Sie können in den holprigen Gefährten nicht schlafen, von der Wackelei wird ihnen schlecht und die Zugluft gefährdet ihre Gesundheit. Als sie endlich in München ankommen, sind sie müde und erschöpft. Aber der Vater besteht auf Disziplin. Der Auftritt vor dem bayerischen Kurfürsten Maximilian III. Josef wird ein großer Erfolg. Die Münchner Gesellschaft ist begeistert. Einige Monate später, im Herbst desselben Jahres, kommt es dann zu dem bereits erwähnten Auftritt am Wiener Kaiserhof. Danach wissen sich die Mozarts vor Anfragen kaum mehr zu retten. Jeder, der in Österreich-Ungarn etwas auf sich hält, bittet die beiden Kinder aus Salzburg um ein Konzert. 2 bis 3 Einladungen täglich erhalten die Mozarts. Die Kasse klingelt und Vater Leopold ist mehr als zufrieden. Doch das ständige Reisen macht die Kinder zusehends krank. Als sie im Januar 1763 nach Hause zurückkommen, leidet Wolfgang an Gelenkrheumatismus. Eine Katastrophe, denn wenn er seine Finger nicht mehr bewegen kann, ist seine Karriere als Musiker beendet, ehe sie richtig begonnen hat. Doch die Mozarts haben Glück. Bereits eine gute Woche später scheint Wolfgang wieder völlig genesen zu sein. Und schon plant Leopold die nächste Reise. Ganz Europa soll dieses Mal seine Kinder zu sehen und vor allem zu hören bekommen. 3,5 Jahre lang wird die Familie nicht nach Salzburg zurückkehren. Die guten Einnahmen, die bisher erzielt wurden, ermöglichen es den Mozarts, eine eigene Kutsche zu kaufen und einen Diener anzustellen. Ein Komfort, der ohne den Erfolg der Kinder nicht möglich gewesen wäre. Neben einem erneuten Besuch in München stehen weitere deutsche Städte wie Ludwigsburg, Schwetzingen und Frankfurt auf der Reiseroute. Danach geht es nach Brüssel, Paris, London und weiter nach Lille, Gent, Antwerpen, Den Haag und Amsterdam. Überall spielen Nannerl und Wolfgang an Fürsten- und Königshöfen. Alle Schlösser des europäischen Adels stehen ihnen offen. Als wären die Strapazen der Reise nicht schon genug, müssen die Kinder auch ständig ihr Vortragsrepertoire erweitern. So wird Wolfgang nicht nur als Pianist, sondern auch als Orgelspieler, Improvisationskünstler, Violinspieler und Komponist präsentiert. Egal, was seine Gastgeber fordern, der Junge setzt es mit Bravour um. Einmal muss er mit verdeckten Augen spielen, ein anderes Mal soll er aus dem Stegreif verschiedene Variationen zu einem vorgegebenen Thema komponieren. Bis an die Grenze einer Varieté-Nummer wird dieses Spiel getrieben. Leopold Mozart preist das absolute Gehör seines Sohnes an wie ein Zirkusdirektor. Er wird in der Entfernung alle Töne, die man einzeln oder in Akkorden auf dem Klavier oder auf allen nur erdenklichen Instrumenten, Glocken, Gläsern und Uhren etc. anzugeben imstande ist, genauest benennen. Obwohl die Auftritte den Kindern Spaß zu machen scheinen und sie sich nie beklagen, zeigt sich schnell, dass ihre jungen Körper für dieses Arbeitspensum nicht geschaffen sind. Während der Europareise erkranken sowohl Nannerl als auch Wolfgang so schwer, dass man um das Leben der beiden fürchten muss. Neben dem Gelenkrheumatismus, der immer wieder ausbricht, sind es eine schwere Angina und Bauchtyphus, die den Kindern zusetzen. Immer wieder müssen Zwangspausen eingelegt werden. Doch an einen Abbruch der Reise denkt der Vater nicht. Als die Mozarts 1766 nach Salzburg zurückkehren, haben sie nicht nur Ruhm und Ehre aufzuweisen, ganz nebenbei sind auf der Reise auch zahlreiche Kompositionen von Wolfgang entstanden. Rund 20 Sonaten hat der Junge, der zu dieser Zeit gerade einmal 10 Jahre alt ist, bereits komponiert. Die folgenden Monate in der Heimat sollen genutzt werden, um die Kinder wieder aufzupäppeln. Gleichzeitig müssen aber auch Wissenslücken gefüllt werden, die durch Vernachlässigung des Unterrichts auf der Reise entstanden sind. Neben Französisch, Italienisch, Englisch und Latein erhält Wolfgang intensiven Unterricht in Musiktheorie und Kompositionslehre. Sein angeborenes Talent reicht nicht mehr aus, um die nächste Stufe der Musikkunst zu erklimmen. Und mit seinen nunmehr 10 Jahren wächst er auch allmählich aus dem Alter des niedlichen Wunderkinds heraus. Die nächste Reise nach Wien im September 1767 wird zu einem Desaster. In der österreichischen Hauptstadt brechen die Pocken aus. Obwohl die Mozarts schnell handeln und aus der Stadt flüchten, hat sich Wolfgang bereits angesteckt. Die Eltern bangen um ihren Sohn. Erst im Januar 1768 kann nach Wien zurückgekehrt werden. Dort wird Wolfgang von Kaiser Joseph II. Ermutigt, eine Oper zu komponieren. 558 Seiten umfasst La Finta Semplice. Doch zu einer Aufführung kommt es nicht. Die Zahl der Neider ist in Wien inzwischen größer als die Zahl der Gönner. Aber die Mozarts geben nicht auf. Wenn schon keine Oper, dann eben Kirchenmusik. Für die Kirchweih in einem Waisenhaus schreibt Wolfgang eine Messe, ein Offertorium und ein Trompetenkonzert und führt die Stücke auch gleich selbst auf. Da dem Publikum neben zahlreichen Honoratioren der Stadt auch die Kaiserin und der Erzbischof angehören, notiert der Vater zufrieden, dasjenige, was die Feinde durch die Verhinderung der Opera zu verderben gedacht, wieder gut gemacht. Doch trotz der Erfolge fehlen dem jungen Mozart noch die höheren Weihen der Musik. Ein Musiker ist in jenen Tagen erst dann von Bedeutung, wenn er eine Studienreise nach Italien absolviert hat. Und so brechen Vater und Sohn nach einem rund einjährigen Aufenthalt in der Heimatstadt Salzburg in den Süden auf. Die Reise, die sowohl dem Studium als auch der Reputation dienen soll, führt sie in alle bedeutenden italienischen Städte. Und der Erfolg ist groß. Die Accademia Philharmonica in Verona ernennt Wolfgang zum Ehrenkapellmeister. In Mailand wird die Premiere seiner Oper Mithridate frenetisch gefeiert. Die Accademia Philharmonica in Bologna akzeptiert ihn nach einer umfangreichen Prüfung als Mitglied und in Rom ernennt ihn Papst Clemens XIV. Zum Ritter vom Goldenen Sporn. Als die Mozarts die Reise beenden, können sie 3 Auftragskompositionen verbuchen. Wolfgang soll eine Opera seria und eine Serenate Theatrale für Mailand und ein Oratorium für Padua schreiben. Auch in Salzburg weiß man die Fähigkeiten des Landessohnes zu schätzen. Während der Vater, der inzwischen zum Vizekapellmeister ernannt worden ist, allerdings aufgrund seiner ausgedehnten Reisen mehrmals einen Gehaltsstopp zu verbuchen hat, erhält Wolfgang 1772 eine Anstellung in der Hofkapelle, die mit 150 Gulden dotiert ist. Dem ehrgeizigen Vater reicht dies jedoch bei weitem nicht aus. Während eines erneuten Italienaufenthalts versucht er, dort eine Anstellung für den Sohn zu finden. Aber er hat keinen Erfolg. Je erwachsener Wolfgang wird, desto schwieriger wird es für ihn, sich gegen andere hervorragende Musiker seiner Zeit durchzusetzen. Zwar bekommt Wolfgang immer wieder Aufträge für einzelne Kompositionen, die er erfolgreich umsetzt, eine gesicherte Zukunft bietet diese Tätigkeit jedoch nicht. Und allmählich spitzt sich auch die Situation in Salzburg zu. Erzbischof Graf Colloredo, Landesherr und Arbeitgeber der Mozarts, kritisiert Wolfgangs freigeistige Kompositionen zunehmend. Jede Abweichung von der traditionellen italienischen Musik empfindet Colloredo als Anmaßung und Beleidigung. Er beschimpft den jungen Mozart als Lump, liederlichen Kerl und Lausbub. Schließlich tritt Wolfgang aus dem Dienst des Landesherren aus. Die einzige Möglichkeit, eine adäquate Anstellung zu finden, ist eine erneute Konzertreise. Da der Vater keinen Urlaub erhält, muss dieses Mal die Mutter den inzwischen 21-jährigen Sohn begleiten. Sie soll sich um alle organisatorischen Belange kümmern und Wolfgang den Rücken stärken. Doch schon die ersten Stationen, München, Augsburg und Mannheim, lassen wenig Grund zur Hoffnung, dass diese Reise von Erfolg gekrönt sein könnte. Das Interesse an Wolfgang ist mäßig und die wenigen Auftritte decken nicht einmal die Reisekosten. Häufige Briefwechsel zwischen Vater und Sohn zeigen die Verzweiflung in der Familie und die scheinbare Ausweglosigkeit der Situation. Minderwertige Stellen kann Wolfgang nicht annehmen, da er bis zu dieser Zeit bereits über 300 Werke aller Gattungen komponiert hat. Neben geistlichen Gesangswerken sind seiner Feder Bühnenwerke, mehrstimmige Gesänge, Kanons, Orchesterwerke sowie Kammer- und Klaviermusik entsprungen. Als der Vater in Erwägung zieht, Wolfgang in das verhasste Salzburg zurückzuholen, reagiert der Sohn empört. Und plötzlich nimmt das Leben des jungen Mannes eine ungeahnte Wendung. Wolfgang Amadeus Mozart verliebt sich in Aloysia Weber, die Tochter eines Mannheimer Notenkopisten. Wie ihre Schwestern tritt auch Aloysia als Sängerin auf. Und so beschließt Wolfgang, nicht die eben vom Vater organisierte Reise nach Paris anzutreten, sondern mit den Webers nach Italien zu fahren. Dort will er seine Berühmtheit von früher nutzen, um der Angebeteten eine Anstellung an einer Oper als Primadonna zu verschaffen. Als er dem Vater sein Vorhaben in einem Brief mitteilt, ist dieser entsetzt. Schnell holt er den Sohn auf den Boden der Tatsachen zurück. Keine einzige Anfrage, die Leopold in den vergangenen Monaten bezüglich möglicher Auftritte Wolfgangs nach Italien gerichtet hatte, wurde auch nur beantwortet. Wie kann dieser ungezogene Lümmel in einer solchen Situation davon ausgehen, Fürsprache für eine unbekannte Sängerin halten zu können? Die Worte des Vaters sind eindeutig. Fort mit dir nach Paris und das bald. Setze dich großen Leuten an die Seite, befiehlt er dem liebeskranken Filius. Diese Worte sitzen. Missmutig und in der Angst, die Angebetete an einen anderen Mann zu verlieren, macht sich Wolfgang zusammen mit seiner Mutter auf den Weg nach Paris. Als die beiden am 23. März 1778 dort eintreffen, ist der Empfang enttäuschend. Das Interesse an Wolfgang ist auch hier gering. Wird er überhaupt einmal eingeladen, muss er oft stundenlang warten, bis er mit seinem Vorspiel beginnen darf. Ein Affront gegen den Maestro della Musica. Als dann am 3. Juli Wolfgangs Mutter stirbt, wird er vom Vater nach Salzburg zurückzitiert. Dort habe er für Wolfgang eine Möglichkeit geschaffen, als Hoforganist tätig zu werden. Mit dem in Aussicht gestellten Gehalt könne er dann die Schulden, die aufgrund der erfolglosen Reise auf der Familie lasten, zurückbezahlen. Aber Wolfgang denkt gar nicht daran, dem Vater zu folgen. Er möchte viel lieber seine angebetete Aloysia nach Paris holen und hier eine berühmte Opernsängerin aus ihr machen. Diesmal hat Wolfgang jedoch die Rechnung ohne die Wirtin gemacht. Aloysia ist inzwischen als Sängerin am Münchner Hoftheater engagiert und denkt gar nicht daran, nach Paris zu kommen. Widerwillig tritt der junge Mozart nun die Heimreise nach Salzburg an. Als er im Januar 1779 dort ankommt, beugt er sich sogar so weit dem Willen des Vaters, dass er das Amt als Hoforganist annimmt. Diese Stellung lässt ihm viel Zeit für seine Leidenschaft, das Theater. In jenen Tagen kommt neben der klassischen italienischen Oper allmählich auch die deutsche Oper in Mode. Umso begeisterter reagiert Wolfgang deshalb auf eine Einladung nach München. Er soll eine Opera seria für den kurfürstlichen Hof komponieren. Am 29. Januar 1781 wird die Oper Idomeneo in München uraufgeführt. Nach der freien Zeit in Bayern fühlt sich Wolfgang im Dienste des Erzbischofs von Salzburg wie am Gängelband. Es kommt zu heftigen Auseinandersetzungen und schließlich zum endgültigen Bruch zwischen den beiden. Mozart versucht nun sein Glück in Wien. In diesen Tagen trifft Wolfgang erneut mit der Familie Weber zusammen, die ebenfalls inzwischen in der Hauptstadt weilt. Er bezieht bei den Webers ein Zimmer zur Untermiete. Vater Leopold explodiert. Mutter Weber gilt als liederlich und trunksüchtig. Der Ruf Wolfgangs scheint extrem gefährdet. Doch der Sohn schert sich nicht drum. Ganz im Gegenteil. Erneut entbrennt er in heftiger Liebe, diesmal zu Konstanze Weber, Aloysias jüngerer Schwester. Nach einigem Hin und Her und mehreren Intrigen von Konstanzes Mutter heiraten die beiden schließlich am 4. August 1782, ohne die Einwilligung Leopolds abzuwarten. Widerwillig findet sich der alte Mozart schließlich mit seiner Schwiegertochter ab. Selbst in dieser bewegten Zeit bleibt Wolfgang seiner Musik treu. In Wien entsteht das Singspiel »Die Entführung aus dem Serail« und Mozart kann den größten Erfolg feiern, den jemals ein Stück zu seinen Lebzeiten haben sollte. Die Kasse klingelt. Doch weder Wolfgang noch Konstanze können mit Geld umgehen. Entweder sie haben viel und geben es mit vollen Händen aus, oder sie haben gar nichts und können sich nicht mal etwas zu essen kaufen. Immer wieder wird Konstanze schwer krank. Die Kosten für Ärzte und Kuraufenthalte verschlingen ein Vermögen. In den kommenden Jahren erhält Wolfgang mehrmals vermeintlich lukrative Aufträge. So wird er von Kaiser Joseph II. Dazu angeregt, wieder einmal eine Oper zu komponieren. Aber die Uraufführung der Hochzeit des Figaro 1786 endet in einer Enttäuschung. Den Wiener Honoratioren gefällt weder die Musik, noch behagt ihnen der gesellschaftskritische Inhalt. Man wendet sich von Wolfgang ab. Und selbst die Oper Don Giovanni, die in Prag gefeiert wurde, findet in Österreich keine Freunde. Obwohl Wolfgang Amadeus Mozart 1787 kaiserlicher Kammermusikus wird, verschlechtert sich die finanzielle Situation der Familie stetig. Die Anstellung mit dem klangvollen Titel ist schlecht bezahlt und künstlerischer Erfolg stellt sich kaum noch ein. Immer wieder bettelt Wolfgang Freunde und Bekannte um Geld an. Obwohl die Mozarts schon lange in eine kleinere Wohnung umgezogen sind, haben sie nun nicht einmal mehr genügend Geld, um sich Feuerholz zu kaufen. Der soziale Abstieg scheint unaufhaltsam. Doch 1790 kommt Wolfgang mit dem bekannten Theaterdirektor Schikaneder in Kontakt und dieser beauftragt ihn schließlich mit einer weiteren Oper. Im September 1791 wird »Die Zauberflöte« aufgeführt. Der Erfolg ist überwältigend. Endlich ist das Eis gebrochen und der 35-jährige Wolfgang hofft, an seinen alten Ruhm anknüpfen zu können. Aber dafür ist es zu spät. Am 5. Dezember 1791 stirbt Wolfgang Amadeus Mozart nach einigen Tagen schwerer Krankheit. Wie damals üblich wird er in einem anonymen Massengrab auf dem St. Marxer Friedhof beigesetzt. Wenn auch die letzte Ruhestätte nicht mehr auszumachen ist, die Hinterlassenschaften des jung verstorbenen Genies erfreuen noch heute weltweit die Liebhaber klassischer Musik. Und Opern und Konzerthäuser sind auch über 200 Jahre nach seinem Tod bis auf den letzten Platz gefüllt, wenn die Kompositionen des wunderbaren Wolfgang Amadeus Mozart aufgeführt werden. Maximilien de Robespierre, 1758 bis 1794. Paris im Juni 1794. 5 Jahre sind seit dem Beginn der Französischen Revolution vergangen. La Grande Terreur, der große Terror, verbreitet Furcht und Schrecken in der Stadt. Ohne Pause rasselt das Fallbeil der Guillotine hernieder. Allein in diesem Monat werden mehr als 600 Todesurteile vollstreckt. Hingerichtet werden nicht etwa Feinde der Revolution wie renitente Adelige, nein, es sind die Führer der Revolution selbst, die das Schicksal der Guillotine ereilt. Die Angst geht um unter den Abgeordneten der französischen Nationalversammlung. Jeder kann der Nächste sein. Die Verantwortung für den Terror trägt ein Mann mit tadellosem Lebenswandel. Es ist Maximilien de Robespierre. Was will dieser Mann, den Sie den Unbestechlichen nennen, erreichen? Wer ist dieser Bürger Robespierre? Maximilien François Marie Isidore de Robespierre kommt am 6. Mai des Jahres 1758 in der Kleinstadt Arras im Norden Frankreichs zur Welt. Sein Vater entstammt einer angesehenen Juristenfamilie und praktiziert selbstverständlich als Anwalt. Seine Mutter, Marguerite, ist die Tochter eines Braumeisters. Gerade einmal 6 Jahre alt verliert Maximilien mit einem Schlag beide Eltern. Als die Mutter im Kindbett stirbt, lässt der Vater Maximilien und seine 3 jüngeren Geschwister im Stich. Die Großeltern mütterlicherseits werden sich fortan der Kinder annehmen. Das Frankreich, in das Maximilien hineingeboren wird, steht vor gewaltigen Umbrüchen. Noch erinnert der höfische Prunk an die Zeiten des Sonnenkönigs Ludwigs XIV. Für die 4000 Familien des Hochadels ist das Leben eine einzige Abfolge von Jagden, Bällen und sonstigen Vergnügungen. Finanziert wird ihr ausschweifender Lebensstil aus der Staatskasse. Und die wird vor allem vom Volk gefüllt. Und doch hat der Prunk des königlichen Hofes längst etwas Hohles und Unwirkliches an sich. Denn Frankreich steuert in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts geradewegs auf den Staatsbankrott zu. Gleichzeitig verarmen breite Bevölkerungsschichten. Erste Aufstände in der Provinz sind nicht zu übersehende Warnzeichen für die zunehmenden sozialen Spannungen. In welchem Kontrast zum sorgenfreien Leben französischer Adelssprösslinge stehen die Jugendjahre Robespierres? Seit er seine Eltern verloren hat, festigt sich in ihm mehr und mehr die Überzeugung, wenn er in dieser feindseligen Welt überleben will, muss er seinen Kummer und seine Wut in Strenge, Selbstlosigkeit und eiserner Disziplin ersticken. Schon als Schüler in Arras besticht er durch Fleiß, Ehrgeiz und Wissbegierde. Dank seiner herausragenden schulischen Leistungen erhält er im Alter von 11 Jahren ein Stipendium für das renommierte Jesuitenkolleg Louis le Grand in Paris, wo er sich vor allem für Jura und Philosophie begeistert. 1781, Robespierre ist 23 Jahre alt, legt er erfolgreich sein Jura-Examen ab und lässt sich der Familientradition folgend als Anwalt in Arras nieder. Im Laufe der Jahre erwirbt er den Ruf eines Fürsprechers der Armen. Denn als Anwalt vertritt er oft die Position der kleinen Leute und protestiert öffentlich gegen den königlichen Absolutismus und willkürliche Rechtsprechung. Zu jener Zeit fassen die Ideale der Aufklärung beim gebildeten Bürgertum und einigen fortschrittlichen Adeligen Fuß. Die Vernunft soll künftig die Grundlage des menschlichen Zusammenlebens und aller staatlichen Ordnung sein. Überkommene Traditionen und Institutionen wie Königtum und Kirche werden zunehmend in Frage gestellt. Auch Robespierre fühlt sich diesen Ideen verbunden. Besonders die Werke des französischen Philosophen Jean-Jacques Rousseau prägen sein Denken, allem voran dessen Tugendbegriff. Unter einem tugendhaften Leben versteht Robespierre persönliche Begierden und Eitelkeiten dem Dienst an der Gemeinschaft unterzuordnen. Und in der Tat ist der junge Anwalt Robespierre in Arras für seinen ordentlichen und tadellosen Lebenswandel bekannt. Menschlichen Vergnügungen geht er aus dem Weg. Frauen scheinen ihn nervös zu machen. Er bleibt Zeit seines Lebens unverheiratet und auch über Liebschaften wissen die Chronisten nichts zu berichten. Das heißt allerdings nicht, dass er sich, wie häufig kolportiert, vom Leben draußen abschottet. Oft erhält er Besuch von den Notabeln der Stadt und auch zahlreiche Diskussionen mit jungen Anhängern der Aufklärung führt er. Robespierre versucht früh eine breitere Öffentlichkeit für seine, heute würde man sagen, demokratischen Ansichten einzunehmen. So beteiligt er sich an akademischen Wettbewerben und erhält beispielsweise für seine Schrift »Bericht über erniedrigende Strafen« den 1. Preis der Wissenschaftlichen Akademie in Metz. In einem Appell an die Nation fordert er explizit in Frankreich eine größere Beteiligung der einfachen Leute an der Regierung. Schon bald wird Robespierre zu denjenigen zählen, die die Interessen des Volkes auf der politischen Bühne vertreten. denn das Frankreich Ludwigs des 16. steht finanziell gesehen mit dem Rücken zur Wand. Mit der Einberufung der Generalstände will der König eine Neuordnung von Steuerwesen und Staatshaushalt erreichen. 175 Jahre lang hatte diese Vertretung von Adel, Klerus und dem dritten Stand, dem einfachen Volk, nicht mehr getagt. Nun hoffen die Ratgeber Ludwigs des 16. auf einen Befreiungsschlag, der den Fortbestand der Monarchie sichert. Welch Trugschluss! Die Einberufung der Generalstände wird sich als Auftakt zur Französischen Revolution erweisen. Schon bevor die Generalstände überhaupt das erste Mal zusammentreten, muss ein darauf völlig unvorbereiteter König zur Kenntnis nehmen, welch scharfer Wind ihm ins Gesicht weht. Die Wortführer des dritten Standes, der dem Adel und Klerus in der Bevölkerung zahlenmäßig um ein Vielfaches überlegen ist, wollen sich nicht mehr mit ihrer althergebrachten Minderheitenposition in den Reihen der Generalstände zufrieden geben, sondern beanspruchen mindestens die Hälfte der Sitze für sich. Und siehe da, sie setzen sich durch. Als die Bürger von Arras im März 1789 ihre Vertreter des dritten Standes wählen, ist der 30 Jahre alte Robespierre einer von ihnen. Zunächst fällt in Paris vor allem seine Erscheinung auf. Stets tadellos, ja fast schon zwanghaft ordentlich gekleidet ist er, blass und von schmaler Statur. Mit seiner fliehenden Stirn, der spitzen Nase und dem hervorspringenden Kinn hat sein Blick etwas von einem Raubvogel. Niemals verzichtet er auf die traditionellen kurzen Hosen und die Frackjacke, die Haare hat er stets gepudert. Sein überaus gepflegtes Äußeres wirkt zusammen mit seiner steifen Körperhaltung und seinem gemessenen Schritt wie eine schützende Verkleidung, die ihn wappnen soll gegen die Herausforderungen des Alltags. Der junge Abgeordnete aus Arras verschafft sich bald Gehör. Zunächst ohne hervorgehobene Funktion in der Versammlung lassen ihn seine fortschrittlichen Ideen und sein scharfer Verstand Zugang finden zu den führenden Köpfen des dritten Standes. Am 18. Mai 1789 spricht Robespierre erstmals vor den in Versailles tagenden Abgeordneten. Der Reichtum der Kirche solle unter den Armen aufgeteilt werden, lautet eine seiner Forderungen. In Paris überschlagen sich indes die Ereignisse. Der dritte Stand versucht sich endgültig als Vertretung des Volkes zu emanzipieren und beschließt, die Vertreter von Adel und Klerus außen vor lassend, sich als Nationalversammlung neu zu konstituieren. Der König ist stark beunruhigt und lässt unter dem Vorwand von Renovierungsarbeiten den Versammlungssaal sperren. Die Abgeordneten des dritten Standes ziehen daraufhin in das nahegelegene Ballhaus um und fassen dort den feierlichen Schwur, nicht auseinanderzugehen, bis sie dem Land eine neue Verfassung gegeben haben. Ludwig der 16. lässt daraufhin Truppen in Paris zusammenziehen. Aber kann er seinen Bedeutungsverlust mit der Macht der Bajonette noch stoppen? Nein, es ist zu spät. Die Bevölkerung von Paris setzt zum Sturm auf die Bastille an. Das verhasste Stadtgefängnis ist für sie vor allem ein Symbol für den königlichen Despotismus. Es ist der 14. Juli des Jahres 1789, der Startschuss für die Französische Revolution. Die Privilegien von Adel und Kirche fallen. Die Königsherrschaft nach altem Muster geht unter. Zwar bleibt Frankreich formal eine Monarchie, doch die Hoheit über die Staatsgewalt geht vom König auf die Nationalversammlung über. Ludwig der 16. und seine Familie leben fortan unter der Aufsicht der Revolution in den Tuilerien, ihrem Pariser Stadtschloss. Wie soll es weitergehen? Die gemäßigten Abgeordneten, mit dem auf Seiten der Revolution stehenden Grafen Mirabeau an der Spitze, befürworten eine konstitutionelle Monarchie. Doch radikale Kräfte, sich selbst als Patrioten bezeichnend, beginnen sich zu formieren. Sie finden sich regelmäßig im politischen Club der Jakobiner zusammen, benannt nach dem Tagungsort, dem Dominikanerkloster Saint-Jacques. Robespierre schwingt sich zu einem der Wortführer auf. Er setzt sich ein für ein allgemeines und gleiches Wahlrecht, für die Demokratisierung von Armee und Beamtentum, für Religionsfreiheit. Gleichzeitig kämpft er gegen das Vetorecht des Königs, gegen Machtmissbrauch, gegen die Diskriminierung von Minderheiten. In der neuen Verfassung, die die Nationalversammlung im September 1791 schließlich verabschiedet, sind schon einige seiner weitreichenden Forderungen erfüllt, doch bei weitem nicht alle. Robespierre drängt auf die Neuwahl einer gesetzgebenden Versammlung, für die sich aber keiner der aktuellen Abgeordneten zur Wahl stellen dürfe. Diese werde, so sein Kalkül, besser den Volkswillen für radikale Reformen repräsentieren. Doch ohne die führenden Köpfe der Revolution in ihren Reihen zerfällt die neu gewählte Versammlung schnell in widerstreitende Gruppen und Grüppchen. Einig sind sich die Abgeordneten nur darin, die Idee der Revolution mit Waffengewalt in andere europäische Länder wie etwa Preußen oder Österreich zu tragen, was Robespierre und die Seinen strikt ablehnen. Der praktisch unter Hausarrest stehende König Ludwig XVI. Schmiedet derweil im Hintergrund Intrigen. Er baut darauf, dass ihm ein verlorener Krieg seine Macht zurückbringen kann. Als er eine Möglichkeit zur Flucht sieht, setzt er sich aus den Tuilerien ab. Doch noch auf französischem Boden wird die königliche Familie von den Revolutionstruppen gefasst. Robespierre fordert die Absetzung Ludwigs XVI. Und seine Hinrichtung. Die Girondisten, wie sich die gemäßigten Kräfte nennen, setzen jedoch weiter auf die konstitutionelle Monarchie. Die Folge ist ein schärfer werdender Machtkampf unter den Revolutionären. Es kommt zu Scharmützeln und kleineren Aufständen in Paris. Im August 1792 wird die königliche Familie in den Tuilerien überfallen und in eine mittelalterliche Festung verbracht. Ludwig XVI. Ist Gefangener der radikalen Pariser Kommune, dem unter Leitung Robespierres stehenden Rat der Hauptstadt. Als Vertreter der Stadt Paris zieht Robespierre denn auch 1792 in den Nationalkonvent und setzt sich an die Spitze der in der Bergpartei versammelten radikalen Abgeordneten. Der Name Bergpartei rührt von der Tatsache, dass deren Vertreter ihre Sitzplätze in den oberen Rängen des Versammlungssaales hatten. Jetzt erreicht Robespierre, dass dem König der Prozess gemacht wird. Ein ums andere Mal beschwört er das Tribunal, das über dessen Schicksal zu entscheiden hat, Ludwig muss sterben, weil das Vaterland leben muss. So schließt er seine Reden und weiß am Ende die Mehrheit hinter sich. Der König wird am 21. Januar 1793 hingerichtet. Die Guillotine hat ihr prominentestes Opfer gefunden. Robespierre und die radikale Bergpartei haben endgültig die Oberhand gewonnen und machen sich daran, ihre Macht zu festigen und auszubauen. Sie drängen die Führer der gemäßigten Girondisten aus dem Nationalkonvent und drücken eine republikanische Verfassung durch. Alle Gewalt geht nun von einer Revolutionsregierung aus, deren Machtzentrum schon bald das Comité du Salut Public, der Wohlfahrtsausschuss, bildet. Robespierre bringt diesen schnell unter seine Kontrolle und versieht ihn mit immer weiter reichenden Machtbefugnissen. Ziel des Wohlfahrtsausschusses ist die Verteidigung der Revolution gegen ihre inneren Feinde. Sein Mittel ist der Terror der Guillotine. Aus heutiger Sicht ist eine Person wie Robespierre schwer zu begreifen. Seine Prinzipien sind unerschütterlich. Einmal gefassten Überzeugungen bleibt er absolut treu. Seine Zeitgenossen nennen ihn daher den Unbestechlichen. Vor dem Konvent legt Robespierre seine politischen und moralischen Grundsätze dar. Wir müssen die inneren und äußeren Feinde der Republik ersticken oder mit ihnen untergehen. Deshalb soll in dieser Lage die erste Regel der politischen Tugend sein, das Volk durch Vernunft zu leiten und Feinde des Volkes durch Terror zu beherrschen. Robespierre fallen in der zweiten Jahreshälfte 1793 Hunderte, wenn nicht mehrere Tausend zum Opfer. Als im Inneren die Zahl der Aufstände und Unruhen, die die Revolution seit dem Sturm auf die Bastille begleiten, stark nachlässt, plädieren treue Verbündete von Robespierre wie Georges Jacques Danton für ein Ende dieser Schreckensherrschaft und unterschreiben damit praktisch ihr eigenes Todesurteil. Denn Robespierre ist davon überzeugt, dass ein noch größerer Terror noch mehr Stabilität im Lande bewirken könne. Wer sich wie sein Freund Danton dagegen ausspricht, der kann als Feind der Revolution der Guillotine nicht entkommen. Längst waltet Robespierre uneingeschränkter und selbstherrlicher als jemals ein absolutistischer König vor ihm. Als er in Paris das Fest des höchsten Wesens als Feier einer auf Moral und Tugend basierenden neuen Staatsreligion ausruft, spotten die Zuschauer: dieser Schuft. Es genügt ihm nicht, König zu sein, jetzt will er auch noch Gott werden. Der Unmut über Robespierres Tugend- und Terrorregime wächst. Am 10. Juni 1794 setzt er letztmals eine Verschärfung des Terrors durch. Nun ist Verdächtigen sogar das Recht genommen, sich vor dem Revolutionstribunal zu verteidigen. Die Guillotine arbeitet in diesen Tagen unablässig. Dieser große Terror ist der Anfang vom Ende Robespierres. Wegen seiner angeschlagenen Gesundheit muss er sich Anfang Juli für ein paar Wochen aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Da formieren sich seine Gegner. Als er am 26. Juli wieder vor dem Konvent spricht, spielt er auf Verräter in den Reihen der Abgeordneten an, die es mit aller Härte zu bestrafen gelte. Getrieben von der Furcht, ihren Kopf zu verlieren, treffen sich noch in der gleichen Nacht Abgeordnete unterschiedlichster Fasson heimlich zur Beratung. So richtig einig sind sie sich nur in einem Punkt: Robespierre muss weg. Dieser kommt am nächsten Tag gar nicht mehr dazu, vor dem Konvent zu sprechen. Er wird nur niedergebrüllt. Schließlich wird Anklage gegen ihn erhoben. Daraufhin zieht er sich ins Pariser Rathaus zurück. Seine Getreuen drängen ihn, einen Aufruhr in der Kommune anzuzetteln, in der er immer noch einige Unterstützung genießt. Robespierre weiß, dass seine Stunde geschlagen hat, und verwirft die Überlegung. Am Abend stürmen Bewaffnete im Auftrag des Konvents das Rathaus, um ihn festzunehmen. Es kommt zu einem Handgemenge. Ein Schuss fällt und zerschmettert Robespierres Kiefer. Mit schmerzverzerrtem, blutendem Gesicht wird er vor den Konvent gebracht, um sein Todesurteil entgegenzunehmen. Am nächsten Tag, es ist der 28. Juli 1794, wird Robespierre zusammen mit 21 Getreuen auf dem Place de la Révolution hingerichtet. Allein in den letzten 6 Wochen der Herrschaft Robespierres starben mehr als 1300 Menschen unter der Guillotine. Fast alle Opfer entstammten dem Dritten Stand, für dessen Rechte Robespierre sich doch so sehr eingesetzt hatte. Auch wenn er den Terror benutzte, um die Tugend zu fördern, am Ende musste er einsehen, dass sich das Gute nicht erzwingen lässt. Unter der Guillotine verlieren die demokratischen Ideen der Revolution rapide an Strahlkraft. Und schon bald ist der Weg frei für einen Militärdiktator. Sein Name: Napoleon Bonaparte. Und der setzt sich selbst nur 10 Jahre nach Robespierres Tod die Kaiserkrone aufs Haupt. Teil 14 der Reihe Große Frauen und Männer der Weltgeschichte porträtiert das Leben von Napoleon I., Alexander von Humboldt, Ludwig van Beethoven und Simon Bolivar. Damit Sie keine Ausgabe verpassen, können Sie CD Wissen unter www.hörkiosk.de abonnieren oder als Sammeledition bestellen. Selbstverständlich sind auch einzelne Ausgaben erhältlich. Weitere Informationen finden Sie im beiliegenden Booklet. Sprecher dieses Hörmagazins ist Achim Höppner. Redaktion und Produktion: Audiomedia Verlag München. Aufnahme und Regie: Airplay Entertainment. CD Wissen bedankt sich fürs Zuhören.